Das Problem mit einem Nazi-Verbrecher wie Eichmann war, dass er darauf bestand, sich selbst als Person zu verleugnen. Er protestierte ein ums andere Mal. Im Gegensatz zu den Anschuldigungen des Staatsanwalts, dass er zu keiner Zeit irgendetwas aus Eigeninitiative getan habe. Und er habe auch keinerlei Intentionen gehabt, egal welche, weder gute noch böse. Er sagte, er hätte ausschließlich Befehle befolgt. Diese typische Nazi-Ausrede macht uns klar, dass das Böseste in der Welt das Böse ist, das begangen wird von Nobodies. Böses begangen von Menschen ohne jedes Motiv, ohne Überzeugungen, ohne bösen Charakter oder dämonischen Willen. Von menschlichen Wesen, die sich weigern, Individuen zu sein. Und es ist dieses Phänomen, das ich bezeichne als Banalität des Bösen. Seit Sokrates und Platon bezeichnen wir als Denken den stillen Dialog zwischen mir und mir selbst. Indem er sich geweigert hat, eine Person zu sein, hat Eichmann die entscheidende Fähigkeit, die erst einen Menschen ausmacht, vollständig aufgegeben, nämlich die Fähigkeit, selbst zu denken. Infolgedessen war er nicht mehr imstande, moralische Urteile zu fällen.